Kundgabe 5539a. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.11.1952. Gegenwart Gottes. Liebe. Ich bin in euch gegenwärtig. Diese Zusicherung soll euch meine Liebe beweisen, wenngleich ihr es nicht in seiner ganzen Tiefe zu fassen vermögt, was es bedeutet, dass ich bei und in euch bin. Ihr vernehmet wohl diese Worte und nehmet sie auch in euer Herz auf, so ihr guten Willens seid und mir zustrebet. Doch unfasslich wird euch dieser Liebebeweis bleiben, den ihr empfanget als Zeichen meiner Gegenwart, wie euch auch das Bewusstsein, mich in euch zu tragen, erdrücken würde, so es euch verständlich wäre, was das bedeutet. Euer Gott und Schöpfer, euer Vater von Ewigkeit, nimmt Wohnung in einem Menschenherzen. Liebe im Vollmaß würde es euch wohl verständlich machen, doch stets würde es nur eine Seligkeit im Herzen auslösen, aber dem Verstand doch unerklärlich bleiben. Mein Geist, der alles in der Unendlichkeit erfüllt, durchströmt auch euren Körper, weil ihr sonst nicht leben würdet auf Erden. Doch dass er sich in euch zum Ausdruck bringt, dass er euch wahrnehmbar ist, dass er sich gleichsam manifestiert in euch in Form des Wortes, dass euer Liebewille ihn zu erfassen vermag, dass er euch gegenwärtig ist und bleibt als etwas Wesenhaftes, dass alle eure Regungen kennt, mit dem ihr Zwiesprache halten könnet, dass euch liebet mit aller Gewalt und euch doch nicht verzehret mit seiner Kraft. Das ist ein von euch niemals verstandenes Wunder. Darum ein Wunder, weil es nicht mit den menschlichen Sinnen zu fassen und doch unleugbar zu erkennen ist. Ihr Menschen könnet mich Kraft eurer Liebe zu euch ziehen und mich fesseln, und ich lasse mich fesseln von euch, weil ich euch liebe und meine Liebe meinen rechten Kindern alles gewährt, was sie nur wollen. Verlangen sie nun nach meiner Gegenwart, dann ist auch in ihnen die Liebe zu mir entfacht. Und dann vollzieht sich schon das Wunder. Der höchste und vollkommenste Geist der Unendlichkeit neigt sich herab. Er kennt das Verlangen seines Kindes und gibt ihm Erfüllung. Er lässt dich gefangen nehmen durch die Liebe, weil Liebe stets zur Liebe drängt und weil die Liebe stets gibt und beglückt. Ich bin euch gegenwärtig, so wie ihr mir euer liebendes Herz öffnet und mich aufnehmen wollet. Und ich bleibe bei euch, weil die Liebe nimmer vergehen kann, so ich Besitz ergriffen habe von dem Herzen meines Kindes und weil ich nimmermehr aufgebe, was sich mir freiwillig hingibt. Und ich ruhe nicht eher, bis alles von meiner Liebe durchstrahlt ist, was ich geschaffen habe. Amen.